Und Fuchur, der Glücksdrache, wie geht es ihm? Weiß noch nicht, hat ein bisschen mehr abbekommen als du, hält allerdings auch ein bisschen mehr aus. Müsste es eigentlich schaffen, bin ziemlich sicher, dass er sich wieder erholt. Braucht noch einige Zeit Ruhe. Wo habt ihr bloß dieses Gift abgekriegt, hä? Und wo kommt ihr so plötzlich her? Und wo wollt ihr hin? Und wer seid ihr? Engewuk war nun auch in den Höhleneingang eingetreten und hörte zu, wie Atreo Antwort gab. Dann trat er vor. Halt den Mund, Weib, jetzt bin ich dran. Mein Name ist Engewuk. Man nennt uns auch die Zweisiedler. Schon von uns gehört? Nein. Engewuk schien ein wenig beleidigt. Du verkehrst wohl nicht in wissenschaftlichen Kreisen, sonst hätte man dir bestimmt gesagt, dass du keinen besseren Ratgeber als mich finden kannst, wenn du zur Ujulala ins südliche Orakel willst. Habe die Sache in- und auswendig studiert, mein Leben lang, und dafür eigens ein Observatorium eingerichtet. Werde demnächst ein großes wissenschaftliches Werk über das Orakel herausgeben. Titel: Das Ujulala-Rätsel, gelöst durch Professor Engewuk. Hört sich nicht schlecht an, wie? Leider fehlen mir aber noch ein paar Kleinigkeiten. Könntest mir dabei helfen, mein Junge? Ein Observatorium? Engewuk nickte stolz und forderte Atreo mit einer Handbewegung auf, ihm zu folgen.